Ameisen und Grillen. Kennst du die Fabel von der Grille und der Ameise? In den warmen Sommertagen hüpfte die Grille munter von Halm zu Halm, fraß jede Menge leckere Blätter und verbrachte die Zeit ansonsten mit Singen und Tanzen. Tralali, tralala. Die Ameise baute währenddessen eifrig an ihrem Haus und hortete Vorräte. Unermüdlich schleppte sie Samen und Körner herbei, 10-mal größer als sie selbst, und stapelte sie in ihrem Bau. Sie schuftete so hart, dass die Grille schon vom bloßen Zusehen müde wurde. »Entspann dich doch mal, Schwester«, rief die Grille. »Warum machst du nicht ein Päuschen und genießt das Leben?« Doch die Ameise rackerte unbeirrt weiter und warnte die Grille, dass ihr ihre Faulheit noch leid tun würde. Als der Winter hereinbrach, erfroren die Pflanzen und starben ab. Die Ameise saß in ihrem gemütlichen Haus und hatte massenhaft zu futtern. Die hungrige Grille klopfte an ihre Tür und bat um ein paar Körner. Doch die Ameise gab ihr nichts ab. »Du hast dich den ganzen Sommer über meine Arbeit lustig gemacht. Jetzt werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht.« Und damit knallte sie ihr die Tür vor der Nase zu. Diese Geschichte haben sich ein paar Bauern ausgedacht, die ihre Kinder dazu bringen wollten, an die Zukunft zu denken. So wie es die Ameisen tun. Wenn du einen Jäger und Sammler darauf ansprichst, dann schüttelt er garantiert den Kopf. »Blödsinn«, würde er sagen. »Jedes Frühjahr sind die Wälder voller Grillen, also müssen sie es ja wohl irgendwie durch den Winter geschafft haben, oder?« »Also, singt und tanzt und zerbrecht euch nicht so sehr den Kopf über die Zukunft. Wird schon alles gut gehen. Wenn man die Augen aufhält, findet man immer ein paar saftige Schnecken, selbst im Winter.« Die Jäger und Sammler lebten meistens im Hier und Jetzt. Natürlich planten auch sie manchmal in die Zukunft. Sie verabredeten sich mit Freunden, beim nächsten Vollmond gemeinsam zu singen und zu tanzen. Sie malten Bisons auf eine Höhlenwand, damit ihre Enkel sie einst bewundern könnten. Sie fingen Lachse und machten sie durch Räuchern haltbar oder deckten sich mit Haselnüssen ein, für später. Aber die Menge an Lachs und Haselnüssen, die sie horten konnten, war begrenzt, denn sie konnten die wilden Fische und die Nusssträucher ja nicht kontrollieren. Wenn sie gern 10.000 Räucherfilets gehabt hätten, aber nur 1.000 Lachse den Fluss hinaufschwammen, ließ sich daran nichts ändern. Und das bedeutete, große Pläne machen war für sie unmöglich. Ihr Leben steckte voller Überraschungen. »Plant ja nicht zu viel«, rieten Jäger und Sammler deshalb ihren Kindern. »Wenn ihr euch vornehmt, im Wald ein Reh zu jagen, dann rennt ihr vielleicht an dem Bienennest vorbei, das in einem der Büsche hängt. Wenn ihr loszieht, um ein Bienennest zu suchen, weil ihr Appetit auf Honig habt, dann entgeht euch vielleicht das Vogelnest mit den 3 leckeren Eiern darin. Und wenn ihr wild entschlossen seid, Eier für ein Omelett zu finden, dann überseht ihr vielleicht den Bären, der ganz scharf darauf ist, euch zu finden. Also, achtet auf das, was gerade passiert, und grübelt nicht über das, was später passieren könnte.«